Drittens, gefälschte Papsturkunden der Schweiz. Der ganze Jammer über den Zustand der heutigen Urkundenkritik offenbart sich eindringlich in einem sonderbaren Grundsatz der Fachgelehrten. Wenn die Überlieferung, also hier die urkundliche, ein an sich einfach unmögliches Faktum, zum Beispiel die psychologische Ungeheuerlichkeit mittelalterlicher Fälscher, die raffinierte Geschicklichkeit, verbunden mit gleichzeitiger beispielloser Ungeschicklichkeit, mehrere Male ans Tageslicht bringt, so wird die Unmöglichkeit als geschichtlich wirklich und wahr erwiesen angesehen. Die Fachleute zucken die Achseln und sagen, die Halbidiotie mittelalterlicher praktischer Fälscher kann leider nicht mehr angezweifelt werden. Warum? Diese Tatsache wird eben durch die Fülle der Fälle unbestreitbar. Aber gerade die Fülle beweist etwas ganz anderes, wenigstens dem gebildeten Laien. Kehr, Papsturkunden der Schweiz, macht uns mit einem Fälscher bekannt, der sich in seiner ganzen Arbeitsweise als ein rechter Kollege der Reichenauer kundgibt. Die Aufgabe des Schweizer Fälschers bestand darin, Urkunden auf den Namen des Papstes Karl XII. Zu fabrizieren, und zwar Privilegien für Peterlingen. Eine echte Urkunde Karl XII. Für Peterlingen vom 3. April 1123 stand ihm zur Verfügung, an die er sich auch für den Wortlaut hielt. Soweit wäre also alles in bester Ordnung. Als nun aber der Fälscher daran ging, sein Opus niederzuschreiben, geriet er, wie seine Reichenauer Kollegen, in einen schweren geistigen Dämmerzustand. Als Vorlage für die Nachahmung der äußeren Merkmale, also der Schrift, hat er nämlich nicht, wie man erwarten sollte, dieselbe Urkunde Karl XII. Benutzt, sondern eine echte Urkunde Eugens III. Ganz geistesabwesend ist er jedoch nicht gewesen. Dunkel hat er sich noch erinnert, dass er doch eine Urkunde auf Karligs Namen fabrizieren wollte. Und so hat er denn wirklich wenigstens einen Blick auf seine Karligs-Vorlage geworfen, als er den Namen dieses Papstes unter sein Machwerk setzte. Ganz wenig hat sich diese Urkunde Karligs II. Doch auch in den äußeren Merkmalen geltend gemacht, nämlich in der Unterschrift des Papstes. Die Nachahmung ist freilich nicht geglückt und war wohl auch nicht beabsichtigt. Aber dass der Fälscher eine solche vor sich hatte, das merkt der Kundige doch in kleinen Zügen, so Kehr. Kehr schließt hieran eine Bemerkung über die komplizierte Psychologie der mittelalterlichen Fälscher, die überaus interessant ist, denn sie darf als die allgemeine Ansicht der diplomatischen Forscher über Fälscherpsychologie gelten. Die Psychologie der Fälscher, sagt Kehr, ist nicht so einfach. Sie haben oft gerade das uns Unwahrscheinliche getan, um ihre Spuren zu verbergen. Aber der Erfolg hat mehr als einmal gelehrt, dass es ihnen gerade mit dem, worin sie sich uns gegenüber verraten, bei ihren Zeitgenossen und denen, auf die es berechnet war, glückte. Es ist die Herstellung einer Fälschung mit Hilfe mehrerer Vorlagen, die wir so oft in der Werkstätte der Fälscher beobachten können. Ich kann mir wohl einen langen Kommentar zu dieser eigenartigen psychologischen Feststellung ersparen. Aufgrund der Berufung auf die allgemeine Erfahrung können wir mit absoluter Gewissheit erklären, es ist ausgeschlossen, dass mittelalterliche praktische Urkundenfälscher, die im Besitzer ihrer normalen Geisteskräfte sind, auf derartige Manipulationen hätten verfallen können, um ihre Spuren zu verbergen. Wenn sie gerade das uns Unwahrscheinliche getan hätten, nämlich ihre auf einen bestimmten Namen lautende Fabrikation mit einem Mischmasch der schlimmsten Art hinsichtlich der inneren und äußeren Merkmale auszustatten, so konnten sich nur Idioten unter ihnen vorreden. Solche Arbeitsweise wäre besonders dazu angetan, ihre Spuren zu verbergen, die ja ganz im Gegenteil durch ein derartiges außergewöhnlich dummes Vorgehen erst recht verraten wurden. Es bleibt dabei, solange es Fälscher gab und geben wird, die mit ihren falschen Stücken praktisch materielle Zwecke verfolgen, werden sie bemüht sein, wie es in der Natur der Sache liegt, eine als echt geltende Vorlage des jeweils in Frage stehenden Ausstellers und natürlich auch mehrere echte Vorlagen, aber desselben Ausstellers, mit möglichster Treue zu kopieren. Über das Thema die Fälscher und ihre leichtgläubigen, nichtsahnenden Zeitgenossen wird an späterer Stelle zu sprechen sein. Wertvoll an den Ausführungen Kehrs ist das Eingeständnis, dass er die Arbeitsweise des Peterlinger Fälschers als bewusst und absichtlich hinstellt, dass er nicht, wie Lechner von den Reichenauer Fälschern annimmt, die Entgleisungen auf unbedachte Momente zurückführt. Den genialistischsten Trick, den sich unser Peterlinger Fälscher leistet, um die Spuren seiner Fälschung zu verbergen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Hören wir, was Kehr weiter über die Falschurkunde Kalix II. Berichtet. Am drastischsten ist diese Kombination bei der Bleibulle, dem Papstsiegel. Der Avers, also die Vorderseite des Siegels mit dem päpstlichen Namen, ist keine üble Nachahmung einer echten Bulle Kalix II., aber anstatt für den Revers, also die Rückseite, mit den Apostelköpfen, den dazu gehörenden Apostelstempel Kalix II. Zu nehmen, bildete der Fälscher den Eugens III. Nach. Wenn nun die Zeitgenossen noch nicht sahen, dass hier eine zweifellos echte Urkunde Kalix II. Vorlag, wo sich der schlaue Fälscher eben solche außerordentliche Mühe gegeben hatte, seinem Kunstwerke den Schein echtester Echtheit zu verleihen, ja, dann war ihnen eben nicht zu helfen. Unser überschlauer Fälscher fabrizierte noch eine zweite Fälschung, ebenfalls auf den Namen Kalix II. Er richtete sich dabei genau nach seinem ersten Kunstwerk, entnahm also wieder die äußeren Merkmale der Urkunde Eugens und zierte auch das zweite Stück mit der fabelhaften Mischbulle. Nun glaubte er noch ein Übriges tun zu sollen, um seine Spur zu verbergen. In der Datierung vergaß er das Wort Subdiakoni und das in Fälschung Nummer 1 richtig überlieferte Ehrenjahr, das er der echten Kalixurkunde entnommen hatte, 1123, veränderte er willkürlich in 1121, sich so in Widerspruch mit den übrigen Zeitmerkmalen setzend, laut Kehr. Ergebnis: das bewusste Abweichen von der naturgemäß in Frage kommenden Urkunde Kalixt beweist, dass die Peterlinger Privilegien keine praktisch materiellen Fälschungen sein können.